Good morning. Guten Morgen. Hope you guys are doing well. Ich hoffe, es geht euch gut. I hope you are challenged about living in this incredible peace of God. Ich hoffe, dass du herausgefordert bist, in diesem unglaublichen Frieden Gottes zu leben. So I want to make a statement here. Lass mich hier eine Aussage machen. That I think is a very important statement. Ich denke, dass es eine sehr wichtige Aussage ist. See, in the kingdom, peace is not the absence of war, but it's the presence of the Prince of Peace. Im Königreich ist Frieden nicht das Fehlen von Krieg, sondern die Anwesenheit des Friedefürsten. You know, when I speak about war, I'm not speaking necessarily just about literal war. Wenn ich über Krieg spreche, spreche ich nicht unbedingt wortwörtlich vom Krieg. Although of course that has part in it. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle. You know, you can live in a country where there is no physical war, but you can be at war in your own family. Du kannst in einem Land leben, wo kein physischer Krieg herrscht, jedoch kannst du mit deiner Familie im Krieg stehen. You can have war with your partner, with your children. Du kannst mit deinem Partner, mit deinen Kindern im Krieg stehen. There is a civil war going on inside of the church right now. Gerade jetzt findet innerhalb der Kirchen ein Bürgerkrieg statt. Where brother is rising up against brother. Brüder erheben sich gegen Brüder. You know, it's the wrong approach that we try to change our circumstances in order to have peace. Es ist der falsche Ansatz, wenn wir, um Frieden zu bekommen, Umstände verändern. Look what Jesus said in John chapter 14, verse 17. Schau, was Jesus in Johannes 14, Vers 27 sagte. These are the words that Jesus was talking about his disciples shortly before he actually left this earth. Das sind Worte, die Jesus seinen Jüngern sagte, kurz bevor er diese Erde verließ. 14:27. Johannes 14:27. He says, "Peace I give unto you, my peace I leave with you." Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Then he says, "Not as the world gives, I give unto you." Dann sagt er, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Let's see what the Passion Translation has to say about this. Lass uns schauen, was die Passion-Übersetzung darüber sagt. Here Jesus says, I leave the gift of peace with you, my peace. Hier sagt Jesus, ich überlasse euch das Geschenk des Friedens, meinen Frieden. Look at this. Not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Schau das an. Nicht die Art von zerbrechlichem Frieden, wie die Welt ihn gibt, sondern meinen vollkommenen Frieden. I like that. Ich liebe das. You see, this peace in the world offers is fragile. It's falling apart. Den Frieden, den die Welt gibt, ist zerbrechlich, fällt auseinander. The moment you have problems, that worldly peace has no more value. Und wenn du Probleme hast, hat diese Welt weltlicher Frieden keinen Wert mehr. And then Jesus continues, don't yield to fear or be troubled in your heart. Dann spricht Jesus weiter, gebt nicht der Angst nach und seid nicht beunruhigt. Instead, be courageous. Sondern seid mutig. It's very interesting that Jesus actually says that the world has a peace to offer. Es ist sehr interessant, dass Jesus tatsächlich sagte, dass die Welt Frieden zu bieten hat. Jesus never said, there is no peace in the world, let me give you peace. Jesus sagte nie, in der Welt gibt es keinen Frieden, lass mir dir meinen Frieden geben. Because the world offers a fake peace. Weil die Welt einen falschen Frieden anbietet. Or like the Passion Translation said a fragile peace. Oder wie die Passion-Übersetzung schreibt, einen zerbrechlichen Frieden. A peace that looks beautiful, but at the first little problem it just falls apart. Ein Friede, der schön ausschaut, jedoch beim ersten Problem auseinanderbricht. You see, the world will always try to offer you a peace, but that peace is too fragile. Siehst du, die Welt wird immer versuchen, dir Frieden anzubieten, doch dieser Friede ist zu zerbrechlich. Everybody can be in a state of well-being when all the circumstances are perfect. Jeder kann sich wohlfühlen, wenn alle Umstände perfekt sind. That's the fragile peace of the world. Das ist der zerbrechliche Friede der Welt. But life is not always perfect. Doch das Leben ist nicht immer perfekt. There are things that are not even under your own control. Es gibt Dinge, die nicht einmal unter deiner eigenen Kontrolle sind. Many of us face circumstances and we don't even have control over it. Viele von uns stehen vor Umständen, über die wir keine Kontrolle haben. Think about what happened to the whole pandemic. Überleg mal, was mit der gesamten Pandemie passiert. All over the world, people had no more control of their life. Überall auf der ganzen Welt haben die Menschen keine Kontrolle mehr über ihre Leben. People couldn't go to work even if they wanted to. Menschen konnten nicht mehr zur Arbeit gehen, auch wenn sie es wollten. They had to stay at home and work from home. Sie mussten zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. And many of them who couldn't from the restaurant business, they lost a job. Und viele, die nicht arbeiten konnten, aus der Gastronomie verloren ihren Arbeitsplatz. Eles acabaram perdendo seus empregos. They had no control anymore of what's going on around. Sie hatten keine Kontrolle mehr darüber, was um sie herum passierte. So what does the world do? Also, was macht die Welt? The world offers a peace. Die Welt bietet einen Frieden an. I'll fix your problem and then it will be well. Ich löse dein Problem und dann wird es gut sein. But that's fragile. Aber das ist zerbrechlich. Because many moments you will pass through things that nobody can fix. Denn in vielen Momenten wirst du Dinge erleben, die niemand lösen kann. That's the time when you will find out if you have the world's peace or God's peace. Das ist die Zeit, in dem du herausfinden wirst, ob du den Frieden der Welt oder den Frieden Gottes hast. That's the time when you will find out in which kingdom have you surrendered and submitted to and which kingdom you experience. Das ist die Zeit, in der du herausfindest, in welchem Königreich du dich hingegeben und unterworfen hast und welches Königreich du erlebst. You know, I said in one of my lives, in einem meiner Lives habe ich gesagt, that in one of the most painful and confusing time of my whole life. Dass in einer der verwirrendsten und schmerzhaftesten Zeit meines ganzen Lebens, 20 years ago, vor 20 Jahren, when everything was going against us, als alles gegen uns lief, Debbie said to me, Debbie zu mir sagte, Sweetheart, this is really strange. Sweetheart, das ist wirklich seltsam. Everything seems to be completely falling apart, but I have such a deep peace. Alles scheint auseinanderzufallen, doch ich habe so einen tiefen Frieden. And we did. Und das hatten wir. We were well, just well in the middle of the trouble. Uns ging es gut, einfach gut inmitten der Schwierigkeiten. If you've been a Christian for a long time, wenn du seit längerer Zeit ein Christ bist, you might know a song that I love so much. Kennst du vielleicht ein Lied, das ich so sehr liebe? When peace like a river floods my soul. Wenn Friede wie ein Fluss meine Seele durchdringt. It's talking about this peace that floods my whole being. Es spricht über diesen Frieden, der mein ganzes Sein durchdringt. The guy who wrote the song wrote it when he had lost everything. Der Mann, der dieses Lied komponierte, schrieb es in dem Moment, als er alles verloren hatte. You do some research. Führe Nachforschungen aus. He already lost his business. Er hatte schon sein Geschäft verloren. Then in the Chicago fire he lost his house and everything. Dann verlor er im Chicago Feuer sein Haus und alles. Then his wife went to England by ship. Dann ging seine Frau mit dem Schiff nach Indien. There was an accident and all of his children died. Es gab einen Unfall und alle seine Kinder starben. Only his wife survived. Nur seine Frau überlebte. And he went on the boat out in the ocean where he knew at the bottom are my children. Und er fuhr mit dem Schiff auf das Meer hinaus zu der Stelle, wo er wusste, dass auf dem Meeresgrund seine Kinder waren. And that's where he wrote the song. Und dort schrieb er dieses Lied. See, that's the peace of the kingdom. Schau, dies ist der Friede des Königreiches. That's not fragile, that falls apart in the first little problem. Das ist nicht zerbrechlich und fällt beim ersten Problem auseinander. That's the peace that Jesus has for you. Das ist der Friede, den Jesus für dich hat. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.